»Sind Sie der Detektiv?« fragt die grauhaarige Frau, als sie das Büro betritt. Carsten Zerrer nickt und zeigt auf einen freien Stuhl. »Bitte nehmen Sie Platz«, möchte er eigentlich sagen. »Darf ich Ihnen vielleicht einen Kaffee anbieten?« Aber so weit kommt er nicht. Die Frau beginnt sofort zu reden. »Man hört und liest jeden Tag so viele schlimme Dinge«, sagt sie. »Leo macht sich ja auch mal etwas Dummes. Aber Häuser anzünden? Nein, das glaube ich nicht.« »Moment mal«, unterbricht Carsten Zerrer. »Immer der Reihe nach, eins nach dem anderen. Wer sind Sie? Wer ist Leo? Und was ist mit den Häusern?« »Ach, bitte entschuldigen Sie. Mein Name ist Dürr. Margarete Dürr. Ich bin Leos Oma. Der Junge lebt bei mir. Seine Eltern sind bei einem Unfall gestorben, als er noch klein war.« Carsten Zara findet Frau Dürr sympathisch. Sie ist um die 60. Ihre Augen sehen müde und angestrengt aus. Man merkt, dass sie viel arbeitet, wenig schläft und viele Sorgen hat. »Was ist denn mit Ihrem Enkel, Frau Dürr?« Sie holt die aktuelle Ausgabe des Abendkurier aus ihrer Handtasche und legt sie auf den Schreibtisch. »Ist er der Feuerteufel?« fragt die Überschrift auf der ersten Seite. Daneben auf dem Foto ein junger Mann mit rundem Gesicht und dunklen Haaren. Darunter steht »Leo D., Schüler, 18 Jahre alt.« »Ist er der Brandstifter von Untersendling?« Carsten Zerrer wohnt selbst in Untersendling, einem Stadtteil im Süden von München. Er weiß, dass es dort in den vergangenen Wochen dreimal gebrannt hat. »Wie kommen die denn auf ihren Enkel?« fragt er. »Gestern Nachmittag standen plötzlich 5 Polizisten vor meiner Tür. »Wohnt hier Leo Dürr?« fragte mich einer. »Ja«, sage ich, »was ist los? Was hat er getan?« Aber sie gaben mir keine Antwort. Sie sind einfach rein und haben die Wohnung durchsucht. Dabei haben sie die angebrannte Jacke gefunden, die stark nach Benzin roch.« »Moment mal, wieso angebrannt? Und warum war Benzin dran?« Frau Dürr schüttelt den Kopf und seufzt. »Leo erzählt mir nichts mehr. Er kommt ja nur noch zum Schlafen nach Hause. Ich weiß nicht mal, ob er noch regelmäßig in die Schule geht. Ach, es ist nicht einfach mit dem Jungen.« In Gedanken sieht sich Carsten Zerrer selbst, wie er mit seinem Vater streitet, wie er seine Mutter anschreit, wie er aus der Wohnung rennt und die Tür zuknallt. Es dauerte Jahre, bis er die Sorgen seiner Eltern verstehen konnte. Und was sagt Leo selbst zu der Sache? »Nichts. Das ist ja das Schlimme. Die Polizei will natürlich wissen, wo er während der Tatzeiten war und wie das Benzin an seine Jacke kam. Aber er sagt nur, ich war's nicht. Natürlich glauben sie ihm kein Wort.« »Und Sie? Glauben Sie ihm denn?« Frau Dürr zögert einen Moment lang. »Ach, wissen Sie, was kann man heute noch glauben? Die jungen Leute kennen keine Grenzen mehr. Wenn ich versuche, mit ihm zu reden, sagt er, lass mich in Ruhe oder du nervst, Oma, oder er grinst mich nur an. Dabei war er früher so ein lieber Junge.« Sie seufzt wieder. Ihre Augen sind ein wenig feucht geworden und ihr Gesicht wirkt noch angestrengter. »Glauben Sie mir, es ist nicht leicht, wenn man für einen jungen Mann Vater und Mutter zugleich sein muss.« Carsten Zerrer nickt. »Haben Sie einen Rechtsanwalt?« »Natürlich, aber was kann der machen? Der Junge sagt ja nichts.« »Tja«, sagt Carsten Zerrer und zuckt mit den Schultern. »Mir geht es genauso. Was soll ich machen?« »Können Sie nicht herausfinden, wo der Junge während der Tatzeiten war?« Der Detektiv schüttelt den Kopf. »Ohne Informationen?« fragt er. »Wie stellen Sie sich das vor? Irgendwo muss ich doch mit der Suche anfangen.« »Kennen Sie denn keine Freunde oder Bekannten von Leo? Mit wem verbringt er seine Freizeit?« »Ein Chris und eine Ulla rufen manchmal bei uns an.« »Ach ja, und da ist die alte Fabrik gleich bei uns in der Nähe, die mechanischen Werkstätten Sendling. Ich glaube, dort treffen sie sich. Aber fragen Sie mich nicht, was sie da machen.«